Ein Werk des Münchner Komponisten Johannes X. Schachtner eröffnet das heutige Concerto Bavarese hier auf Bayern 2. Regelmäßig werden seine Kompositionen von international renommierten Solistinnen und Solisten aufgeführt, wie der Geigerin Julia Fischer im folgenden Violinkonzert. Sie wird begleitet von den Bamberger Symphonikern unter Jakub Ruscha. Thank you. Thank you. Thank you. Julia Fischer war die Solistin in diesem Violinkonzert von Johannes X. Schachtner. Jakub Ruscher dirigierte die Bamberger Symphoniker. Als nächstes begleitet uns Musik von Klaus-Peter Verani weiter durch die Nacht hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Sein Werk Ouvrir fermé, die feinen Unterschiede, interpretieren Luis Jalu, Bandoneon und das Ensemble Silage unter Gonzalo Bustos. Ouvrir fermé, die feinen Unterschiede, für Bandoneon und Streichquintett hat Klaus-Peter Verani dieses Werk geschrieben und gespielt haben es hier für uns das Ensemble Silage unter Gonzalo Bustos und Louise Jalut, Bandoneon. Tohu Wabohu, in Klänge gesetzt für Chor und Orchester, von Eva Sindichakis gibt es jetzt hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Der Via Nova Chor München singt in der Einstudierung von Florian Helgard. Anu Thali dirigiert das Münchner Rundfunkorchester.

Tohu Wabohu für Chor und Orchester von Eva Sindichakis. Hier in einer Aufnahme mit dem Via Nova Chor München und dem Münchner Rundfunkorchester unter Anu Thali. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Musik von Tobias P. M. Schneid. Aus seinem dreiteiligen Zyklus Kathedrale interpretiert das Ensemble Triolog München den ersten Teil unter der Leitung des Komponisten. Thank you. Cathedral, Kathedrale Nummer 1 von Tobias P.M. Schneid, und der hatte auch die Leitung in dieser Aufnahme mit dem Ensemble Triolog München. Erinnern und vergessen, so hat Nikolaus Brass sein drittes Streichquartett überschrieben, ein Auftragswerk des Vereins Freunde des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, das wir jetzt in einem Mitschnitt aus dem Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz hören, mit Kai-Thomas Merkel und Leopold Lercher Violinen, Klaus-Peter Verani Viola und Stefan Trauer Violoncello. Thank you. Thank you. Erinnern und Vergessen. Mitglieder aus dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks haben das dritte Streichquartett von Nikolaus Brass interpretiert.